den Herrn, der mich erkauft, oh Halleluja. Ja, ich den schmalen Lebensweg nun freudig gehe. Ja, ich singe, hoffe immer da zu singen, wenn ich vor dem ewigen Throne Gottes stehe. Ja, ich preise ihn, Halleluja, will ihn preisen, mehr und mehr. Hätte ich 10.000 Leben, ihn zu preisen, könnte ich doch nie genug ihn preisen hier. Oh, ich preis ihn für Erlösung, Halleluja, größter Reichtum, den der Menschensinn erkannt. Einst war ich verirrt und war auf breitem Weg, zu Christo ewiges Glück ich fand. Ja, ich preis ihn, Halleluja, will ihn preisen, mehr und mehr, mehr und mehr. Hätte ich 10.000 Leben, ihn zu preisen, könnte ich doch nie genug ihn preisen hier. Für die Kraft, die verleiht und dem vorgesteckten Ziel ich eile zu. Bald ich gehe durch des Himmels schöne Pforte, wo ich ewiglich genieße süße Ruhe.